Ach, was haben Sie dem Herrn gesagt? Und in Ihrer Gegenwart? Rief Sonja erschrocken aus. Neben mir zu sitzen? Eine Ehre? Aber ich bin doch ehrlos. Ach, wozu haben Sie das gesagt? Nicht an Ehrlosigkeit und Sünde habe ich dabei gedacht, sondern an dein großes Leid. Denn dass du eine große Sünderin bist, das stimmt, fuhr er fast wie in Ekstase fort. Und am meisten hast du dich dadurch versündigt, dass du sinnlos Hand an dich gelegt und dich geopfert hast. Ist das denn nicht grauenvoll? Nicht grauenvoll, dass du in diesem Schmutz lebst, den du selbst so hast? Und zu gleicher Zeit doch weißt, du brauchst dir nur die Augen zu öffnen, dass du damit niemandem hilfst und niemanden dadurch rettest? Ja, so sag mir doch endlich, fuhr sie fast außer sich an, wie ist eine solche Schande und eine solche Niederträchtigkeit Seite an Seite mit anderen, entgegengesetzten und heiligen Gefühlen vereinbar in dir? Da wäre es doch richtiger, tausendmal richtiger und vernünftiger, sich mit dem Kopf voran ins Wasser zu stürzen und damit allem mit einem Mal ein Ende zu machen. »Und was wird aus denen zu Hause?« fragte Sonja matt, nach einem leidvollen Blick auf ihn, ohne sich dabei im Mindesten über seinen Vorschlag zu wundern. Raskolnikow schaute sie eigentümlich an. Er hatte in diesem einen Blick alles gelesen. Also hatte sie tatsächlich schon selbst diesen Gedanken gehabt. Vielleicht hatte sie sich in der Verzweiflung schon oft und ernstlich überlegt, allem ein Ende zu machen, und zwar so ernsthaft überlegt, dass sie sich jetzt über seinen Vorschlag gar nicht mehr wunderte. Selbst die Grausamkeit seiner Worte wurde von ihr gar nicht bemerkt. Auch den Sinn seiner Vorwürfe und seine besondere Ansicht über ihre Schande hatte sie ebenso wenig erfasst, und das konnte er ihr ansehen. Aber er begriff vollkommen, bis zu welch einem ungeheuerlichen Schmerz der Gedanke an ihre ehrlose und schmachvolle Lage sie marterte, und das schon seit langem. Was war es nun? Was konnte es sein? Fragte er sich, dass ihren Entschluss, ein Ende zu machen, bisher hatte aufhalten können. Und jetzt erst begriff er völlig, was diese armen, kleinen, verwaisten Kinder und diese bemitleidenswerte, halbirre Katharina Iwanowna mit ihrer Schwindsucht und dem Stoßen des Kopfes an die Wand für sie bedeuteten.